Der Schriftsteller Dieter Wellershoff sei Mitglied der NSDAP gewesen, berichtet das Magazin Der Zeit. Im Bundesarchiv wurde eine auf seinen Namen ausgestellte Mitgliedskarte gefunden, allerdings ohne Unterschrift. Der Antrag wurde am 20. April 1944 gestellt, rückwirkend zum 20. April, Hitlers Geburtstag also 1943. Als es um die NSDAP-Mitgliedschaft von Dieter Hildebrandt, Hans-Werner Henze, Martin Walser, Siegfried Lenz und Walter Jens ging, hat Dieter Wellershoff die formale Parteizugehörigkeit relativiert und von der Mitschuld einer ganzen Generation gesprochen. Der Schriftsteller hat sich auch literarisch sehr eindringlich in seinen Büchern mit seiner Vergangenheit in der Wehrmacht befasst. Mit Dieter Wellershoff bin ich jetzt telefonisch in Köln verbunden. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Ich war wie vor den Kopf geschlagen, dass ich ganz und gar gegen mein Bewusstsein von meiner Erfahrung mit der Nazizeit gerichtet war. Als junger Mann habe ich die Wehrmacht idealisiert und bin ja auch sehr früh Soldat geworden. Aber die Braunen, die Nazi-Partei, das waren für mich die Heimatkrieger und eigentlich eine Sorte von uniformierten Spießern, zu denen ich nicht gehören wollte. Sie gehören ja zur Generation der 1925 bis 27 Geborenen, ja. Sind selber 1925 geboren. Die wird immer gern als Flakhelfer-Generation bezeichnet. Haben Sie nie überlegt, in die NSDAP einzutreten? Sie waren ja, Sie haben es gesagt, in der Hitlerjugend und haben sich auch freiwillig zur Panzerdivision Hermann Göring gemeldet. Ich war im Jungvolk, nicht in der Hitlerjugend, und ich war Jungvolkführer, um nicht in die Hitlerjugend übernommen zu werden und von da aus auch nicht in die Partei kommen zu können. Ich bin aber dann trotzdem schon mit 17 Jahren Soldat geworden, freiwillig. Ich bin zur Division Hermann Göring gegangen, weil das eine Alternative war zur Waffen-SS, die damals um mich geworben hat. Wenn man zur Division Hermann Göring ging, hatte man das sozusagen abgewehrt. Und dann bin ich also in den Wirbel des Krieges reingekommen, war an den verschiedensten Plätzen, an der Front, in der Kaserne, im Lazarett, in Gefangenschaft. Und es wäre für mich völlig absurd gewesen, da einen Antrag auf Aufnahme in die Partei zu stellen. Also Sie haben diesen Gedanken nie gehabt? Nein, ganz gar nicht. Es wäre eine Absurdität für mich gewesen. Nun wird ja vielen immer unterstellt, die ihr Jahrgang sind, wir wissen ja, wie es mit den Erinnerungen sind. Vielleicht haben Sie das vergessen oder da hat sich was überlagert. Das wissen Sie ganz genau, dass das nicht passiert war. Es war eine Haltung, die ich hatte, eine innere Haltung. Ich habe deutlich unterschieden zwischen der Situation, Soldat werden zu müssen und dort zusammen mit meinen Kameraden mit dieser Situation fertig zu werden und einem Parteieintritt, was eine ideologische Maßnahme gewesen wäre. Das hat aber auch keiner in meiner Umgebung gemacht. Wie erklären Sie sich nun, dass diese Unterscheidung, die Sie damals getroffen haben, heute eben nicht mehr gemacht wird? Ja, ich würde sagen, das ist der Jäger- und Sammlerinstinkt in dem Fall des Journalisten, der irgendwas auch herausfinden wollte. Nun hat man ja eine ganze Reihe von Schriftstellern wie Sie in Ihrem Alter, die jetzt als NSDAP-Mitglied enttarnt wurden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das müssen Sie wirklich mit Anführungsstrichen sagen. Mit Anführungsstrichen, ja, das habe ich auch so gesagt. Wie erklären Sie sich dieses gesteigerte Interesse an der Enttarnung? Ich würde dann nämlich sagen, denunziert worden, anstelle von enttarnt. Denunziert? Denunziert, ja, finde ich. Wo sehen Sie die Motive dafür? Tja, darüber will ich mich jetzt nicht äußern. Das geht ins Privatpsychologische, wer ein solches Interesse haben kann, ja. Was vermuten Sie? Das war ein beruflicher Ehrgeiz des Journalisten gewesen, der das rausfinden wollte und an seiner Hypothese festhält, obwohl es keinerlei Unterschrift von mir gibt. Nun gab es ja immer die Überlegung, dass da quasi eine ganze Generation gleich komplett in die NSDAP aufgenommen wurde. Ja, das halte ich auch für möglich. Das halten Sie für möglich? Das halte ich auch für möglich, aber hinter unserem Rücken. Keiner hat davon gewusst. Wir waren ja auch gar nicht erreichbar. Wir waren an den verschiedensten Punkten, Kriegsschauplätzen im Osten, im Westen, im Norden oder im Süden irgendwo oder in Lazaretten. Die Generation war vollkommen zerstreut und war gar nicht greifbar als Gesamtheit, nur in der Fiktion. Das heißt, man hat da die Fiktion eines massenhaften Parteieintritts in die NSDAP noch kurz vorm Ende aufrechterhalten wollen? Erfinden wollen, jawohl. Ja, also es gibt Karteikarten, die kann man ja immer ausfüllen, wenn man sozusagen nachguckt, welche Jahrgänge gibt es, sind geboren worden in unserer GAU-Umgebung und so weiter. Die kann man ja immer ausfüllen, aber ohne irgendeinen Antrag der Person und eine Unterschrift und so weiter ist das nichts, ist das nur Papier. Der Schriftsteller Dieter Wellershoff war mein Gesprächspartner, von dem im Bundesarchiv Berlin eine NSDAP-Mitgliedskarte ohne Unterschrift gefunden wurde. Ich danke Ihnen. Ja, danke.